Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Power to Change im Kino, Brandstiftung in Stolzenau und HSG verliert in Hildesheim. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. In der vergangenen Nacht brannte in Stolzenau im Bereich der Schulstraße Ecke Hohe Straße ein PKW der Marke Renault. Nach Rekonstruktion des Tathergangs geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die bislang unbekannten Täter schoben zuvor eine zur Abholung bereitgestellte Papiertonne an den PKW und zündeten diese an. Durch die extreme Hitzeentwicklung wurden zudem noch ein Opel Astra und 6 Fensterscheiben der Kunstschule im Nahbereich des brennenden Fahrzeuges beschädigt. Der Schaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei Stolzenau hofft nun mehr auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Klimaschutzagentur Mittelweser zeigt heute Abend zum ersten Mal den Film Power to Change im Hoya Kino. Der Film befasst sich mit der Energiewende in regionalem Bezug. Regisseur Karl Fechner zeigt die Botschaft des Filmes auf. Ja, der Film zeigt in einer ganz bestimmten filmischen Dramaturgie, dass und wie die Umstellung der Weltenergiewirtschaft auf ein dezentrales Energieversorgungssystem basierend auf 100% erneuerbaren Energien funktionieren würde. Und dass es möglich ist, innerhalb der nächsten 15 bis 20 Jahren die Wirtschaft so umzustellen, dass tatsächlich dieser gesamte Umbau aus der Bevölkerung herausgetragen wird. Entscheidender Faktor ist die Dezentralität. Am vergangenen Dienstag von 17 bis 17.30 Uhr ereignete sich auf dem Kundenparkplatz der Firma Obi eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dort einen geparkten Kia Soul am vorderen rechten Kotflügel. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf 650 Euro geschätzt. Die Polizei Nienburg hofft nunmehr auf Zeugenhinweise. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Gestern Abend gab es eine knappe Niederlage für die HSG Nienburg. Mit 26 zu 27 verloren die Nienburger Oberliga-Handballer bei Eintracht Hildesheim. Zeit zum Ausruhen bleibt kaum. Bereits am Sonntagabend steht das nächste Auswärtsspiel an. Es geht nach Northeim. Der dortige HC ist aktuell Tabellenzweiter. Nienburg steht nun auf Rang 5. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.